Ihr hört Radio A auf dem Querfunk 104,8 MHz oder über den Livestream unter querfunk.de. Heute ist der 8. Mai 2022, also der 77. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands. Ein Tag der Freude, des Gedenkens, aber auch des Kampfes. Jetzt hört ihr aber erstmal ein bisschen Musik, was Tanzbares, relativ fröhlich. Und zwar eine Skyke-Version von Deutschland muss sterben, was ja von Slime war damals. Genau, Deutschland muss sterben von Pocahontas. Landregieren, wo Leben und Umwelt keinen interessieren, wo alle Menschen ihr Ich verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben Kinder. Deutschland muss sterben, damit wir leben, Kinder. Schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde. Und gold sind die Hände von den Bonzenschweine. Doch der Bundesadler, der stürzt bald ab. Den Deutschland betragen dich zum Grab. Wo Panzer und Raketen den Frieden sichern, AKWs und Computer das Leben verbessern, die Waffen, die Roboter überall. Doch Deutschland, wir bringen dich zu Fall. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Ja, wie fange ich jetzt an? Wie ihr ja wisst, gibt es zu diesem Tag einen Haufen Diskussionen und es gibt auch viel zu sagen. Aber ich denke, ich möchte mich als erstes bei den WiderstandskämpferInnen, PartisanInnen und den Alliierten bedanken. Bei den Alliierten, also Großbritannien, Frankreich, USA und der Sowjetunion. Das hört sich jetzt komisch an, da ich als Anarchist mich ja auch ein bisschen als, oder was heißt ein bisschen, als Antimilitarist verstehe. Aber ich würde mal sagen, dass sich das Dritte Reich und seine verbündeten Staaten nicht von alleine ergeben hätten, beziehungsweise sich ihrer faschistischen Regime von alleine aufgelöst hätten. Gerade da es kaum Widerstand von innen heraus gab. Denn Faschismus zeichnet sich nämlich gerade nicht dadurch aus, dass die Bevölkerung sich von einer charismatischen Führerpersönlichkeit verführen lässt. Nein, der Faschismus war und ist immer eine völkische, nationalistische, patriarchale Massenbewegung gewesen. Von daher ist es eine Beleidigung der Opfer des deutschen Vernichtungswahns, in Deutschland von Befreiung zu sprechen. Befreit wurden die Jüdinnen, Sinti und Roma, Homosexuellen, sogenannte Asozialen, Menschen mit Behinderungen, Anarchistinnen, Kommunistinnen und alle anderen, die als Feinde des deutschen Volkes oder als unwertes Leben angesehen wurden. Da möchte ich zu diesem Thema euch einen Beitrag empfehlen, und zwar aus unserer Sendung vom 9. Mai 2021. Den findet ihr unter radioa.noblogs.org. Also da könnt ihr ein bisschen rumscrollen und dann findet ihr die Sendung vom 9. Mai 2021. Und der Beitrag beginnt ungefähr nach 1 Stunde, 3 Minuten und 35 Sekunden. Also schaut nach unter radioa.noblogs.org. Und der Beitrag ist bei 1 Stunde, 3 Minuten und 35 Sekunden zu finden. Das ärztliche Attest der beiden beweist eindeutig, dass sie das Leben hier in Deutschland krank macht. Deutsche Täter, die ihren Kopf für deutsche Opfer senken. Deutsche Fußballfans, die heftig ihre Fahne schwenken. Deutsche Liedermacher vereint mit deutscher Quote. Doch denke ich an Deutschland, denke ich 6 Millionen Tote. Deutsche Lügner, die von allem nichts gewusst haben wollen. Deutsche, Deutsche, die zugesehen haben, wie die Züge rollen. Deutsche Nasen, die ihr Deutschland gern drauf rotzen. Doch denke ich an Deutschland, würde ich am liebsten kotzen. Ich fordere Brechteisenhämmer endlich einmal ein. Deutsche Loser, die sich nicht über Befreiung freuen. Deutsche Mörder, die auch heute noch nichts bereuen. Deutsche Assis, die neues Deutschland propagieren. Doch denke ich an Deutschland, fange ich ständig an zu frieren. Deutsche Kids, die an Deutschland gar nichts Schlechtes sehen. Deutsche Hater, die Antisemitismus sehen. Deutsche Tradition, gefährlich neuer Aufschwung. Doch denke ich an Deutschland, denke ich an eine offene Rechnung. Nichts darf vergeben, vergessen und verzeihen. Ich fordere Brechteisenhämmer endlich einmal ein. Das ärztliche Attest der beiden beweist eindeutig, dass sie das Leben hier in Deutschland krank macht. Gerade hörtet ihr Ultraviolent Kitchen mit Nie wieder Deutschland. Dieses Nie wieder Deutschland, das ihr auch im Intro gehört habt, basiert auf den in der Nachkriegszeit entstandenen Parole Nie wieder Faschismus und Nie wieder Krieg. Sie wurden um 1990 zu Nie wieder Deutschland. Denn nach der Wiedervereinigung und dem daraus entstandenen nationalen Taumel, der von rassistischen Pogromen in Deutschland, zum Beispiel in Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen, aber auch Mannheim stattgefunden haben, begleitet wurde. Aus der Befürchtung eines erstarkenden Nationalismus oder gar dem Entstehen des Vierten Reiches, einem Erstarken des deutschen Imperialismus und einem Weltmachtstreben entstanden große antifaschistische Bündnisse, die mit diesem Slogan arbeiteten. Aus einem Teil der radikalen Linken entstanden die sogenannten Antideutschen. Nebenbei bemerkt, als Antideutsche wurden schon Kritikerinnen am Nationalismus in der Weimarer Republik bezeichnet. Genauso wurde diese Bezeichnung in der Geschichte immer wieder für Kritikerinnen an Nationalismus, am Patriotismus und den aktuellen Politiken benutzt. So auch zum Beispiel bei der Studentenbewegung in den 1960er Jahren. Nun aber weiter im Text. Ja, das Vierte Reich ist nicht gekommen. Trotzdem können wir einiges aus den Analysen der Antideutschen mitnehmen. Das Proletariat ist nicht unbedingt das revolutionäre Subjekt, sondern kann auch ein faschistischer, rassistischer Mob sein. Hätte Mensch ja schon anhand des Dritten Reiches sehen können. Die sogenannten Antideutschen machten auch auf eine verkürzte Kapitalismuskritik in der Linken aufmerksam, die auch rechtsoffen sein konnte. Daraus formulierten sie auch eine Kritik am linken Antisemitismus. Leider haben sich seitdem viele von ihnen aus der Linken verabschiedet und haben jede Hoffnung auf eine emanzipatorische Revolution verloren. Sie haben sich aus Angst vor dem deutschen Mob auf die Verteidigung der bürgerlichen Demokratie zurückgezogen. So sind heute ehemalige VertreterInnen paradoxerweise bei den Konservativen oder den Rechtsextremen zu finden. Als Beispiel sei hier Jürgen Elsässer genannt. Ja, das war jetzt alles ein bisschen verkürzt und sollte nur herleiten, woher die Parole kommt. Wieso ich diese Parole immer noch gut finde und immer noch benutzen möchte, erkläre ich euch nach dem nächsten Lied. biggest action. Does not mean to be extreme. It's common sense, I'd say. Das waren jetzt Riot Brigade mit Nationalism Sucks und Across the Border mit Alerta, Alerta, Antifaschista. Wir wollen ja auch ein bisschen feiern und mit was geht das besser als mit guter, tanzbarer Musik. Jetzt aber wieder zum Thema. Ja, das Vierte Reich ist nicht gekommen, auch wenn der neue Nationalstolz sich in den 1990ern seine hässliche Fratze offen gezeigt hat. Der Hass auf alles Nicht-Deutsche klingt weiter im Untergrund und bricht immer wieder, mal mehr, mal weniger, an die Oberfläche. Aber spätestens nach der Männerfußball-WM 2006 haben sich die Deutschen mit ihrer Nation ausgesöhnt. Dass es während der WM auch zu einigen rassistischen Ausschreitungen kam, war wenn dann nur am Rande ein Thema. Aber die rechte Gewalt zieht sich durch die Geschichte Deutschlands. Bleiben wir im neuen Jahrtausend. Rassistische Brandanschläge in den Nullerjahren, Anschläge auf Geflüchtetenunterkünfte, gerade auch 2015, als Deutschland sich für seine tolle Willkommenskultur feierte, NSU, NSU 2.0, rechte Netzwerke bei der Polizei, der Bundeswehr, rechte und rechtsoffene Bewegungen wie Pegida, Querdenken und so weiter und so fort. Und natürlich darf die AfD in dieser Aufzählung nicht fehlen, die sich jetzt in der politischen Landschaft in Deutschland etabliert hat die letzten Jahre. Ja, und das alles im Land der AufarbeitungsweltmeisterInnen. In unserer schönen liberalen Demokratie. Ja, aber oberflächlich scheint sicher einiges zum Besseren gewendet zu haben, was für einige reelle Verbesserungen bedeutet hat. Aber alles musste sich gegen Widerstände erkämpft werden, was sich nun die Nation auf die Fahne schreibt. Wir haben herausgefunden, dass gegen Demonstranten auch bezahlt werden. Dass direkt ausgezahlt wird, 30 Euro pro Stunde, das haben wir nicht nachweisen können. Aber über eine Vielzahl von seltsamen linksextremen Vereinen funktioniert das wunderbar. Das sind also nichts anderes als Berufsgegendemonstranten, die von Demo zu Demo gekarrt werden, womit versucht wird, uns fertig zu machen. Ich muss heute wieder ran. Aber es brodelt noch. Aber wieso überhaupt? Wie gesagt, hat sich die Gesellschaft liberalisiert und auch wirtschaftlich ging es einigen Menschen in Deutschland ganz gut. Die Leute haben die kapitalistische bürgerliche Ideologie geschluckt. Es gibt keine Gegenerzählung mehr. Das Konkurrenzprinzip im Kapitalismus nach innen wie nach außen wird nicht hinterfragt. Jeder, jede ist seines, ihres, eigenes Glückes Schmied, Schmiedin. Der bürgerliche Staat sagt, alle Menschen sind gleich und sollen die gleichen Rechte haben. Die Umsetzung scheitert aber oft an der sozialen Stellung. Gerade in Zeiten, in denen es dann nicht so gut läuft, sind menschenverachtende Weltbilder wieder aktuell. Vielleicht nicht immer auf staatlicher Ebene, aber dort gibt es keine Antworten. Die Menschen können sich nicht vorstellen, dass am System etwas nicht stimmt. Es muss also jemand geben, der oder die schuld ist, also im Innern oder außerhalb der Nation. Gerade dies macht Menschen anfällig für rechte und faschistische Ideologien. Jetzt könnten wir ja sagen, dass wir in einer globalisierten Welt leben, wo die Nation immer weniger eine Rolle spielt. Aber das ist ein Trugschluss. Gerade Staaten konkurrieren untereinander, auch in der EU. Geht es den jeweiligen Mitgliedern hauptsächlich um das Wohl der eigenen Nation. Beispiel: Nach der Finanzkrise 2008 spielte Deutschland seine wirtschaftliche Dominanz aus, um die Folgen auf die südlichen, wirtschaftlich schwächeren Staaten abzuwälzen, um die eigene Wirtschaft zu schützen. Natürlich mussten auch eigene Banken und so weiter gerettet werden, wofür die Lohnabhängigen zahlen mussten. Aber an der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus kann es ja nicht liegen. Da muss ja der Pleitegrieche dran schuld sein. Ja, das war jetzt auch wieder sehr verkürzt. Ich wollte nur ein Beispiel zeigen, dass bürgerliche Staaten immer wieder auch Nationalismen bedienen. Okay, ich schweife ab. Aber ich möchte noch sagen, dass sich der von mir vorhin angedeutete Rechtsruck in vielen Staaten zeigt. USA, Brasilien, Ungarn, Türkei und so weiter und so fort. Die sogenannten liberalen Demokratien haben wieder Konkurrenz bekommen. Ja, wieso will ich dann an der Parole nie wieder Deutschland festhalten, wenn es überall der gleiche Scheiß zu sein scheint? Es ist der besondere deutsche völkische Nationalismus. Es ist die heuchlerische Gedenkkultur, die sich zugegebenermaßen zwar an einigen Punkten verbessert hat, aber noch lange nicht der Einzigartigkeit der Shoah und allgemein der deutschen Verbrechen herankommt. Es ist die Arroganz einer besseren, geläuterten Nation. Das Rechtfertigen von Scheiße mit dem Spruch nie wieder und so weiter und so fort. Damit möchte ich auch es erstmal belassen. Schnauzeforschung. Spuck auf Recht. Weiße Deutsche entscheiden über Identität, über Leben,

So, jetzt habe ich eine ganze Weile gebabbelt und ich hoffe, mit der Musik zwischendrin war es halbwegs erträglich. Nun kann ich aber mich erstmal ein bisschen erholen, denn im nächsten Beitrag hört ihr ein Interview mit Esther Bescherano über ihre Tage der Befreiung aus dem KZ Ravensbrück, dem Todesmarsch und der geglückten Flucht. Das Interview wurde am 20.04.2021 von Menschen vom Bermuda-Funk aus Mannheim geführt. Und mit diesem Beitrag möchte ich an Esther gedenken und Danke sagen. Sie kämpfte bis zu ihrem Tod am 10. Juli 2021 gegen den Faschismus. Fragen, was für dich der Jahrestag der Befreiung in Ravensbrück bedeutet? Also der Jahrestag bedeutet mir natürlich sehr viel, ja, weil damals sind wir, ist die Rote Armee einmarschiert, und wir haben natürlich, wir waren dann also nicht frei, aber wir haben gewusst, das ist jetzt so die Phase, ja, die wir noch überstehen müssen, ja, weil wir ja noch nicht hundertprozentig wussten, ob jetzt der Krieg zu Ende ist oder nicht. Ja. Zwar war die Rote Armee schon da, aber weil die Rote Armee da war, mussten wir aus Ravensbrück raus, ja, weil die Nazis nicht wollten, dass man so viele Gefangene, eben, dass die Rote Armee so viele Gefangene hier dort antrifft. Ja. Und darum haben die sich entschlossen, man muss auf den, also die SS hat dann den Befehl gegeben, dass alle diejenigen, die noch laufen können, die einigermaßen gesund sind, dass die auf den sogenannten Todesmarsch gehen. Damals wussten wir noch nicht, dass das Todesmarsch war, ja. Wir wussten auch überhaupt nicht, wo man uns überhaupt, wohin wir gehen sollen, ja. Wir hatten keine Ahnung. Die haben uns gesagt, wir kommen in ein anderes Arbeitslager, ja. Das war also eine sehr unsichere Sache, ja. Und so sind wir dann eben alle diejenigen, die eben laufen konnten, noch sind wir auf den Todesmarsch gegangen. Und da müsst ihr euch so vorstellen, 7 Reihen, also 7 Mädchen in einer Reihe oder 7 Frauen in einer Reihe, und auf der einen Seite ein SS-Mann mit einem Gewehr, auf der anderen Seite ein SS-Mann mit einem Gewehr oder eine SS-Frau eben, ja. Also das heißt, wir waren auch, obwohl wir gelaufen sind, waren wir Gefangene. Es waren natürlich noch Leute, noch Frauen in Ravensbrück, ja, und zwar diejenigen, die krank waren, diejenigen, die nicht laufen konnten und so, und die waren dann dort. Also was sich da abgespielt hat, weiß ich nicht, weil ich ja auf den Todesmarsch gegangen bin, ja. Also wir sind immer weitergegangen und weitergegangen. Und wie würde dieser Gedenktag aussehen, wenn du ihn gestalten könntest? Wie der Gedenktag aussieht? Also, genau, also wenn du die so eine Planung machen könntest oder dir wünschen könntest, wie der Gedenktag zur Befreiung also aussehen könnte oder gestaltet. Naja, also ich würde mir wünschen, dass alle zusammen, ja, sowohl die Lagergemeinschaft Ravensbrück als auch eben die anderen. Die Mahn- und Gedenkstätte, meinst du? Ja, die Gedenkstätte. Dass man zusammen eine schöne, große Veranstaltung macht, ja. Und dass eben alle berücksichtigt werden, vor allen Dingen. Das ist das Wichtige, ja. Und da müsste auch Musik sein, ja. Und man müsste auch die Möglichkeit haben, sich noch vorher oder nachher eben Ravensbrück sich anzusehen. Auch diese ganzen, es gibt doch da verschiedene Zimmer, wo ganz, ganz viele Leute auch eben mit Bildern eben gezeigt werden. Und das müsste man entweder vorher oder hinterher machen. Auf jeden Fall würde ich es gut finden, wenn nicht nur also eine Gedenkfeier ist, sondern dass das meinetwegen den ganzen Tag so geht, ja, und dass man das dann einteilt, ja, dass man sich alles angucken kann und dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt eine schöne große Veranstaltung macht. Ja. Das ist das, was wir auch früher immer gemacht haben. Ja. Also warum soll das jetzt anders sein? Ja. Wie hast du deine persönliche Befreiung erlebt? Oh, also wir sind auf dem Todesmarsch gelaufen, ja. Wir waren zu sieben Mädchen und ich war damals schon 20, ich glaube ja, 20 Jahre alt. Und wir wussten überhaupt nicht, wohin dieser Todesmarsch geht. Ja. Wir haben gedacht, wir haben das gemerkt irgendwie, wir gehen Richtung Ostsee. Ja. Und da haben wir gedacht, oh, die wollen uns wohl da in der Ostsee versenken oder was weiß ich. Ja, also da haben wir gesagt, wir sieben Mädchen, die wir in einer Reihe gegangen sind, haben wir gesagt, das machen wir nicht mit. Das wollen wir nicht machen. Nun waren das sieben Mädchen, wir waren sieben Mädchen und wir waren alle gemeinsam nach Auschwitz gekommen. Ja. Das heißt also, wir waren schon lange befreundet auch, ja. Und die Leute haben wir dann in diesem Konzentrationslager getroffen wieder, ja. Ich habe da meine beste Freundin Miriam Edel getroffen und dann noch andere, die da mitgekommen sind, nicht? Und so sind wir dann weitergegangen, immer in dieser siebener Reihe, bis wir dann gehört haben, dass einer von einem SS-Mann zu einem anderen SS-Mann gesagt hat, es darf nicht mehr geschossen werden. Es war ja so, dass die SS-Männer und auch SS-Frauen immer, wenn irgendeine Frau hingefallen ist und so schnell nicht mehr aufstehen konnte, dann wurden die gnadenlos erschossen, ja. Und wir mussten dann über sie rübergehen. Das war ganz entsetzlich, ja. Wir haben da alle möglichen Frauen gesehen, die auch an der Seite gelegen haben und über die wir gehen mussten und die einfach liegen geblieben sind, ja. Und dann sind wir weiter und wir hatten natürlich große Angst, ja. Aber als wir gehört haben, dass die nicht mehr schießen dürfen, ja, da haben wir gedacht, so, der Krieg ist bald zu Ende, also die dürfen nicht mehr schießen. Dann können wir es auch wagen, irgendwie vom Todesmarsch wegzulaufen. Dann haben wir gewartet, bis wir zu einem Wald kamen. Und wir sind durch den Wald gegangen. Und wir haben uns ausgedacht, dass jeder einzeln sich hinter einem Baum oder einem Strauch versteckt. Ja. Das haben wir dann auch gemacht, bis alle sieben Mädchen eben versteckt waren. Ja. Und wir gesehen haben, dass es keine, vor allen Dingen, dass es nicht so gefährlich war, ja, weil eben kein SS-Mann zu sehen war. Und die SS-Männer konnten auch uns dann nicht sehen. Also wir sind in diesem in diesem Wald geblieben. Die Kolonne ist weitergegangen. Ja, wir wussten nicht, wohin die gehen. Ja. Und wir haben dann unsere Sträflingskleidung, die wir anhatten, haben wir rausgezogen. Und wir hatten unter der Sträflingskleidung, hatten wir Zivilkleidung angezogen. Das haben kommunistische Frauen in Ravensbrück haben uns das geraten. Die haben gesagt, überhaupt, wir wussten ja nur schon vorher, dass wir jetzt evakuiert werden, ja, von diesen kommunistischen Frauen, die nämlich in einem Block haben sie eine, irgendwie an der Decke, glaube ich, haben sie ein Radio eingebaut gehabt und die haben dann alles gewusst, was wie ist die Lage draußen, ja? Wo sind die Deutschen, sind die immer noch, kämpfen die, ja, oder die Nazis, kämpfen sie immer noch, ja. Und die haben uns gesagt, wir sollen diese Zivilkleidung unter der Häftlingskleidung, das war sehr hilfreich, ja, weil wir haben dann unsere Häftlingskleidung ausgezogen und dann haben wir in Zivil da gestanden. Und nun sind wir aber wir sieben Mädchen sind wir durch den Wald gegangen und plötzlich haben wir gehört, da schreien irgendwelche, irgendjemand schreit da, stop, don't move, ja. Wir sind dann sofort stehen geblieben und dann kamen zwei amerikanische Soldaten an, ja. Das war aber nicht in dieser amerikanischen Zone, sondern das war in der russischen Zone, ja. Die sind angekommen und da haben sie gefragt, wer seid ihr und so weiter. Wir haben ihnen unsere Nummer auf dem linken Arm gezeigt, da wussten sie schon Bescheid und dann haben sie gesagt, ja, also hier könnt ihr nicht in diesem Wald könnt ihr nicht rumlaufen, weil die Nazis, die kämpfen immer noch und die schießen auf jeden, den sie sehen. Ja. Also ihr müsst wieder raus aus diesem Wald. Ne? Und dann haben die beiden zu uns gesagt, also geht mal hinter uns her. Ja. Dann sind wir hinter ihnen hergegangen und sie haben uns dann auf den amerikanischen Sektor gebracht. Ja. Also es war noch ein bisschen kompliziert, weil da waren solche Posten, ja, und das waren alles amerikanische Posten, komischerweise, aber das war ja ganz an der Grenze anscheinend von diesem russischen Sektor. Naja, also auf jeden Fall haben die gesagt, also sie sollen uns durchlassen, dieser Posten, ja. Und wir waren mehrere Posten, wir sind also auf mehreren Posten gewesen und dann haben die uns durchgelassen und wir sind dann in den amerikanischen Sektor gekommen. Also ich kann euch jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber das war also für uns ganz wichtig, ja. Obwohl also die Russen hätten, bei den Russen hätten wär das auch alles in Ordnung gewesen, ja. Aber wir waren bei den Amerikanern und wir wussten erstmal nicht, wo sollen wir jetzt hin, ja. Denn in das Lager, da war ein riesengroßes amerikanisches Lager. Aber wir durften nicht in diesem Lager übernachten. Ja? Die haben das nicht erlaubt, dass Frauen dort übernachten. Ja? Dann haben diese zwei Amerikaner uns untergebracht in einem kleinen Bahnwärterhäuschen. Ja? Weil es war ja sowieso, ist kein Zug gefahren und gar nichts, es war ja alles stillgelegt, ja. Und dann haben wir in diesem Bahnwärterhäuschen, haben wir dann zu siebt dort. Das war ein ziemlich kleines Häuschen, ja. Und man hatte kaum Platz, aber die Amerikaner haben uns sogar noch Matratzen gebracht, ja. Und sie haben uns was zu essen gebracht. Das war die Hauptsache, ja. Denn wir hatten ja, damals musste man solche Essenskarten haben, ja, damit man überhaupt was zu essen kriegt, ne? Ja. Und das hatten wir ja gar nicht. Die haben uns also versorgt mit Essen und dann sind die aber am nächsten Tag sind die Amerikaner, dieses ganze Lager ist dann versetzt worden in eine andere Stadt, und zwar nach Ludwigslust. Ja. Da sind die alle nach Ludwigslust. Und wir waren da alleine in diesem Bahnwärterhäuschen. Wir haben gedacht, was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben ja nichts zu essen, nichts zu trinken. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wo sollen wir hier bleiben oder sollen wir weggehen oder so? Nein. Also es war ziemlich schwierig alles. Aber am selben Tag, als die nach Ludwigslust gegangen sind, die Amerikaner, kamen die beiden Amerikaner da. Der eine hieß, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Es ist auch egal. Auf jeden Fall, die beiden sind zurückgekommen mit einem Leiterwagen, ja, und haben zu uns gesagt, kommt, geht mal alle auf den Leiterwagen darauf und alles, was ihr noch habt, ja, wir hatten ja gar nichts, ne? Dann sind wir auf den Leiterwagen und dann sind wir nach Ludwigslust und in Ludwigslust mussten wir zum Bürgermeister. Weil da war ja genau dasselbe wieder, weil wir nicht in diesem Camp von den Amerikanern sein durften. Und der Amerikaner hat uns dann eine Bleibe verschafft. Ja. Und zwar bei einem Bauern, einem deutschen Bauern, ja. Das war ein Ehepaar, die haben da ein Haus gehabt und die haben uns dann aufgenommen. Ja, also der Bürgermeister hat das befohlen, dass sie uns aufnehmen und die haben das dann gleich eingerichtet, genug Betten und so, für uns sieben Mädchen. Ja. Also es war eine ganz tolle Sache, weil dieser Bauer und seine Frau, das waren anscheinend Kommunisten. Ja, also der Bauer und seine Frau, die haben eigentlich ziemlich viel gewusst. Und wir haben uns wirklich gewundert, ja, dass die also so viel wissen, wie die Juden ermordet worden sind und wie und überhaupt, also was die Nazis da alles angestellt haben und so. Und also wir waren da echt überrascht, ja, dass so ein Bauer, dass der ja alles Mögliche weiß, ja. Und dann hat aber der Bauer uns gesagt, wir sollen ihm helfen. Dann ist er in seinen Garten gegangen und hat uns gesagt, komm doch mal bitte ich muss hier aus dem Garten etwas rausholen, ja, aus der Erde was rausholen. Und da hat man schon gesehen, eine riesengroße Kiste, ja, und die haben wir dann zusammen hochgehoben. Es war sehr, sehr schwer und wir haben gedacht, was hat denn der da drin, ja, nicht? Also, er hat die Kiste mit uns zusammen da in das Haus gebracht und dann hat er gesagt, so, jetzt brauchen wir ja keine Angst mehr zu haben, der Krieg ist zu Ende und die Nazis können uns nichts mehr tun, hier In dieser Kiste sind alle Bücher, die verbrannt werden sollten. Ja? Und wir haben das deswegen, haben wir die eben versteckt, ja? Damit wir diese Bücher nicht zu verbrennen brauchen. Ah, da waren wir so, so glücklich, ja, und das war so toll, dass wir ihm auch helfen konnten und so. Das war sehr schön. Eine sehr, sehr gute Sache, ja. Also wir haben da ungefähr 4 Wochen haben wir bei dem gewohnt. Sämtliche Fragen, wir stolz unser Logo auf unser Pfad tragen, schreien unser Dasein laut in die Welt hinaus, singen laut Bella Ciao und strecken unsere Faust. Aber die Popoleute, hier sind Politen ohne Furcht, nur Straßen und Felder, Schwarzköpfe drehen durch. Wir schreiben Texte, die das Volk bewegt, weil wieder mal ein rauer Wind in diesem Land weht. Wir halten dagegen mit Pistolen und Degen, ein letzter Sieg, keine Angst mehr vor Schlägen. Reißen das Maul auf, aber die Popoleute kommen in Dauerlauf, Costa la risposta, avanti popolo, alla risposta, c'è va più l'antuono della risposta, avanti popolo, alla risposta, perché il popolo trionferà. Schaut in unsere Augen und seht die Entschlossenheit, hört unseren Protest, unsere Gesänge, die Sehnsucht nach Menschlichkeit, das wichtigste Kapital der Erde, die Menschheit. Es beginnt mit einem leisen Flüstern und endet in einem großen Aufschrei. Wir entlarven falsche Masken, die hinter dunklen Lügen die Zukunft belasten. Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Takt an. Il popolo triumphera mit Hand, Herz und Verstand. Hört ihr die Menschen flüstern, wie sie ihre Fäuste ballen, weil sie aus ihrer Lethargie langsam rausfallen. Ihnen Missstände auf, weil eure Lügen nachhallen. Es ist so gut wie sicher, keiner wird gewinnen, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit immer mehr verschwinden. Gewinne einkassiert, Schulden sozialisiert, Waffen subventioniert, Bildung da hinten vegetiert. Die Zukunft verliert, sie steht auf gläsernen Füßen. Euer Casino-Kapitalismus lässt unsere Kinder wüsten. Seht keine Demut, keine Reue, seht euch weiter lügen, werden weniger reden. Und dann in die Schmachten, avanti popolo, der Schlafende Riese wird erwachen, avanti popolo, alla risposta, c'è va di l'antuono la risposta, avanti popolo, alla risposta, perché il popolo trionferà, avanti popolo, alla risposta, c'è va di l'antuono la risposta, avanti popolo, alla risposta, perché il popolo trionferà. Und dann haben wir aber gesagt, wir können ja nicht ewig hier bleiben. Ja? Wir wollten ja nicht mehr in Deutschland bleiben. Ja? Nach dem, was wir alles erfahren haben, was wir alles erleiden mussten, haben wir gesagt, nee, in Deutschland bleiben wir nicht mehr. Ja? Dann wollten wir ja irgendwo hin, wo man auswandern kann. Ja? Und wir hatten ja keine Ahnung. Nicht? Dann sind aber die Amerikaner sind aus Ludwigslust wieder weg und die Engländer sind gekommen. Ja. Dann kamen die Engländer, die haben dann gehört, dass wir also auch 7 Mädchen sind, die im KZ waren und so weiter. Und dann haben die also uns auch geholfen. Einer wollte sogar uns das Autofahren beibringen und so weiter. Also es war witzig, aber wir wollten da nicht bleiben. Und dann haben wir uns orientiert, wir haben gefragt und da waren einige Engländer, die Bescheid wussten, die haben gesagt, also ja, das Beste ist, ihr geht nach Bergen-Belsen, Bergen-Belsen ist ein riesengroßes, war ein riesengroßes Konzentrationslager, aber jetzt ist es ein Displaced Persons Camp. Ja? Und da könnt ihr hingehen und da werdet ihr auch erfahren, wo ihr am besten hingehen könnt, damit ihr eben, wir haben gesagt, wir wollen nach Palästina auswandern. Ja. Wir haben vorher noch den Engländern gesagt, also wir sind Palästinenser, aber das haben sie uns nicht mehr geglaubt. Ja. Und dann haben die uns wirklich geholfen, nach Bergen-Belsen zu kommen. Wir sind da angekommen. Da war in Bergen-Belsen ein riesengroßes, also eine Wand. Und da haben sich die Leute, alle diejenigen, die am Leben geblieben sind, ja, die haben sich, und die dorthin gekommen sind, die haben sich da alle eingeschrieben. Ja. Und wir haben gesucht und gesucht. Ich habe gesucht nach meinen Eltern, nach meiner Schwester Ruth. Alle haben wir nach irgendwelchen Verwandten gesucht, aber wir haben niemanden gefunden. Ja, dann sind wir dort, aber eine gute Sache hatten wir dort, ja, nämlich, da ist ein Musiker gekommen, und zwar, warte mal, wie hieß denn der jetzt? Yehudi Menuhin, ja, ein Geiger. Der ist extra aus England, ist der gekommen, um für uns Überlebende ein Konzert zu geben. Und das war also echt etwas ganz Besonderes. Ja. Ganz toll. Danach sind wir aber, habe ich gesagt, also ich will in keinem Lager mehr sein. Ich habe jetzt die Nase voll. Ich möchte in kein Lager mehr. Ja. Dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt weiter, ja, Richtung Frankfurt am Main. Weil ich wollte in Frankfurt, wollte ich mich erkundigen, wo mein Bruder ist. Ja. Denn mein Bruder ist ja von meinen Eltern schon im Jahre 1937 nach Amerika geschickt worden. Ja. Und ich war sicher, dass er in der amerikanischen Armee war, dass er irgendwo gekämpft hat. Ja. Und da habe ich auch sofort seine Feldadresse bekommen. Und die haben mir da erzählt, er wäre in Italien, hätte er gekämpft, aber er wurde irgendwie wurde krank oder irgendwie kriegsversehrt, ja, und dann ist er wieder zurück nach Amerika geschickt worden, ja. Aber ich hatte seine Feldadresse, ich konnte ihm schreiben, ja. Das war eine große Hilfe für mich, ja. Ja, und danach sind wir aber, da hat man uns in Bergen-Belsen gesagt, es gibt ein Vorbereitungslager zwecks Auswanderung nach Palästina. Das gab es vorher, vor dem Krieg, gab es viele solche Vorbereitungslager, aber die wurden alle von den Nazis, natürlich, die wurden alle geschlossen und die ganzen Jugendlichen sind dann von diesen Lagern, sind sie in Zwangsarbeitslager gekommen. Und ich auch, ja, ich war auch im Zwangsarbeitslager in Neuendorf bei Fürstenwalde-Spree, ja, da war ich dann, und wir sind in diesem, von diesem Wald, in dem wir gegangen sind, ja, da sind wir weitergegangen und wir kamen in das kleine Städtchen Lübsch. Und in Lübsch, und das war damals, und das finde ich auch heute noch, dass das ein historischer Tag war, ja, das war am 3. Mai, ja, am 3. Mai 1945. ist die Rote Armee einmarschiert in Lübsch und die Amerikaner von der anderen Seite. Die beiden Soldaten, also ein Amerikaner oder mehrere Amerikaner und Russen, haben sich umarmt und geküsst, ja, haben geschrien, der Krieg ist zu Ende, Hitler ist tot und wir waren befreit. Ja. Wir sieben Mädchen waren befreit. Also das war so, so wunderbar, so toll. Ja. Und vorher hatten wir schon mit den Amerikanern gesprochen gehabt, ja, und haben mit denen auch in einer Kneipe gesessen. Und ich habe denen erzählt, dass ich, also wir haben alles Mögliche erzählt, wie das im KZ war und so. Und ich habe denen, einem Amerikaner habe ich erzählt, dass ich in Auschwitz im Mädchenorchester Akkordeon gespielt habe. Und es verging vielleicht eine halbe Stunde, da kam ein Amerikaner mit einem Akkordeon an und sagte zu mir, hier, ich schenke dir dieses Akkordeon, aber jetzt müssen wir alle singen und du musst spielen. Ja. Dann sind wir alle rausgegangen. Wir haben gehört, dass die russische Armee da einmarschiert ist. Und oh, das war also eine großartige Sache. Ja. Und dann habe ich also Akkordeon gespielt, ja, ein russisches Lied und ein amerikanisches Lied. Und die Leute, die ganzen Soldaten haben um ein Hitlerbild herum, das vorher angezündet wurde von einem Amerikaner und von einem russischen Soldaten. Ja. Der russische Soldat hat das ein großes Hitlerbild von irgendwo geholt, hat das auf den Marktplatz gestellt, ja, hat den also hat den einen Amerikaner und einen Russen haben sie zusammen dieses Bild angesteckt, ja, und das Bild, das brannte lichterloh und die ganzen Soldaten und wir Mädchen aus dem KZ, wir sind alle um dieses Bild herum getanzt, ja, und haben gesungen und geklatscht und was weiß ich. Es war also eine fantastische Situation. Und das war meine Befreiung, ja. Und ich nehme an, dass ich auch, also diese Befreiung nochmal, möchte ich nochmal feiern, weil das eben ein historischer Tag war, ja. Aber jetzt wegen Corona geht das leider nicht, ja, weil wir brauchen dazu einen amerikanischen und einen russischen Soldaten, ja, und die können wir nur, also wir hatten schon einen amerikanischen, also einen, wie nennt man das, also einer, der eben damals Veteran, ja. Also einen amerikanischen Veteran hatten wir schon, ja, und einen russischen hatten wir auch. Und der russische Veteran, der war dabei bei der Roten Armee, als sie Auschwitz befreit haben, ja. Also die beiden, die hatten wir schon, aber wir können das einfach nicht machen, weil Corona nicht erlaubt, dass diese beiden Amerikaner, der Amerikaner und der Russe, dass die hier reinkommen nach Deutschland. Ja? Mhm. Das geht überhaupt nicht. Ne? Also habe ich gesagt, so, also wir werden das nicht jetzt am 3. Mai machen, sondern wir machen das nächstes Jahr. Ja? Am 3. Mai hoffentlich lebe ich dann noch. Ja? Aber das war eine wunderbare Befreiung. Ja. Du hast ja nach dem Krieg irgendwie das Auschwitz-Komitee aufgebaut, hast dich in der VVN organisiert, machst Lesungen, organisierst Veranstaltungen, positionierst dich, gehst an Schulen und so weiter. Ich konnte eigentlich am Anfang überhaupt nichts erzählen. Ja, es war ganz furchtbar. Ja. Immer wenn ich angefangen habe, irgendetwas zu erzählen, dann liefen mir gleich die Tränen runter und es ging gar nicht. Also es war so, dass ich im Laufe der Zeit eine kleine Boutique hatte, ja, die habe ich aufgemacht in Eimsbüttel und da habe ich ein paar Leute getroffen, ja, die mir gesagt haben, also das waren Antifaschisten, ja, die mir gesagt haben, du musst doch was erzählen. Ich habe ihnen dann erzählt, dass ich in Auschwitz war und in Ravensbrück und ja, und da haben die gesagt, ja, du musst doch irgendetwas erzählen, ja, wir wollen unbedingt wissen. So, ja, und ich habe gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber dann, eines Tages hat vor, also fast vor meiner Boutique, ein bisschen weiter entfernt, ja, hat plötzlich ein Infostand dort gestanden, ja. Und da standen irgendwelche Leute und da habe ich gesagt, ich gehe mal raus und guck mal, wer ist denn das, wer macht denn hier einen Infostand, ja. Und dann habe ich geguckt, ich bin da hingegangen, die hatten da einen Tisch, auf dem Tisch waren alles mögliche Material, ja. Also ganz schlimme Dinge, ja, genau wie früher Antisemitismus gegen Ausländer, Ausländerfeindlichkeit und also ganz, ganz schlimm. Und ich konnte das überhaupt gar nicht fassen, ja. Was, das dürfen die, ja, wo sind wir denn, ja. Die dürfen doch hier nicht mehr auftreten, die müssen doch verschwinden, ja. Aber es war so, dass dann eine ganze Gruppe von Antifaschisten eben kamen und die haben also eine Demo gemacht, ja, gegen diese Nazis mit Transparenten da drauf gestanden, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ja. Aber dann kam die Polizei. Und die Polizei hat sich vor diese Nazis gestellt und hat die Nazis geschützt vor den Demonstranten, ja. Das hat mich aufgeregt, ja. Das war ganz furchtbar. Und dann waren noch andere Polizisten da, die sind mit Knüppeln auf die Demonstranten losgegangen. Dann habe ich einen Polizisten so am Revers gepasst und habe ihm gesagt, sagt mir, was macht ihr eigentlich hier? Ihr geht mit Knüppeln auf diese Demonstranten los. Und diese Leute hier, die Deutschland ins Unglück gebracht haben, ja, die beschützt ihr, ja. Das ist doch völlig falsch, ja. Ihr müsst doch die anderen beschützen, ja. Dann hat er zu mir gesagt, lassen Sie mich sofort los. Wenn Sie mich nicht loslassen, dann werde ich Sie verhaften. Dann habe ich gesagt, okay, können Sie machen. Sie können mich ruhig verhaften, ja. Ich habe keine Angst. Ich habe Schlimmeres erlebt. Ich war in Auschwitz. Daraufhin hat sich einer von den Nazis eingemischt und hat zu dem Polizisten gesagt, die Frau, die müssen Sie jetzt verhaften, weil sie ist eine Verbrecherin. Alle diejenigen, die in Auschwitz gesessen haben, ja, also eingesperrt waren, das sind alles Verbrecher. Ja. Und das hat mir genügt. Ne? Da bin ich in meine Boutique gegangen, habe angefangen, mein Buch zu schreiben. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, also jetzt darf man nicht mehr schweigen. Ja, jetzt darf ich nicht mehr schweigen. Jetzt muss ich in die Schulen gehen. Ich muss den Leuten erzählen, ich muss den jungen Menschen erzählen, was wir alles durchgemacht haben, was für schreckliche Verbrechen begangen wurden von den Nazis. Ja, das geht nicht mehr. Und da habe ich angefangen, mich politisch zu betätigen. Ja. Und auf wen setzt du deine Hoffnung, dass der Antifaschismus weitergetragen wird? Also wenn du so an Schulen gehst oder ja, das auf Konzerte ich, das, oder? Ja, das habe ich alles gemacht, ja. Hm. Habe ich alles gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bin so froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen bin. Ja, weil zu Hause sitzen und nichts tun, ja, das ist ja viel schlimmer, nicht? Also ich habe mir vorgenommen, ich muss die Menschen aufklären, ja, und das mache ich bis heute. Verehrter Präsident, ich sende euch ein Schreiben. Lest oder lasst es bleiben, wenn euch die Zeit sehr brennt. Man schickt mir, da gibt acht, die Militärpapiere, dass ich in den Krieg marschiere, und das vor Mittwochnacht. Verehrter Präsident, das werde ich nicht machen, das wäre ja zum Lachen, ich hab kein Kriegstalent. Sau es euch auch zum Verdruss, ihr könnt mir's nicht befehlen. Ich will's euch nicht verhehlen, dass ich desertieren muss. Warum soll ich stramm stehen? Warum soll ich salutieren? Im Marsch marschieren? Nein, ich werde desertieren. Keine Lust auf blutverschmierte Hände, Bomben und Sirenen. Keine Lust auf Leid und blutverschmierte Tränen. Hab keine Lust auf Waffen, die die Welt zerstören. Keine Lust auf Angst, wenn wir laut Sirenen hören. Denn wir suchen Nächstenliebe statt Schläge und Hiebe. Den Griff nach der Freiheit, Gelegenheit macht Liebe. Ich bin nicht geschaffen für Waffenschlachten auf Straßen. Bin nicht geschaffen zu bestrafen, zu hassen. Ich bin auf dieser Welt, um zu reagieren. Mission le président, ich werde desertieren. Monsieur le président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre, pour de pauvres gens. Pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Der Krieger stirbt, was bleibt ist der Krieg. Was nutzt der Sieg, wenn es einen Verlierer gibt? Ich bin nicht bereit, mein Leben herzugeben. Auch nicht bereit, anderen das Leben zu nehmen. In ihren Planspielen spielen wir die Schachfiguren. Zug um Zug schickt ihr uns durch einen Todesparcours. Ihr erntet den Ruhm, wir zahlen mit Blut. Es klebt an euren Händen, redet von Ehre und Mut. Wer Menschen tötet, tötet die Menschlichkeit. Es tut mir sehr leid, dazu bin ich nicht bereit. Gewiss gibt es Gründe zu kämpfen, Opfer zu bringen. Im Namen eurer Lügen springen wir nicht über Klingen. Herr Präsident, ja, ich bin bereit zu kämpfen, doch nicht bereit, blind zu folgen wie die meisten Menschen. Nein, ich will keine Grenzen und keinen Kampf für Nationen. Ich kämpfe für Frieden, Freiheit und Emanzipation. Ich hab nur Abscheu für das, was sie ihre Moral nennen, weil Krieg wie der ihre nur Verlierer und Qualker, die die Kämpfer verlieren, in den Tränen ertrinken, weil im Krieg das alles keine Erwähnung mehr findet, weil ich nicht sehe, dass mein Feind ein anderer ist, und weil Konflikte nicht schnitten, wenn man einander erschießt. Deshalb werde ich nun enden und zum Schluss resümieren, Herr Präsident, genau deshalb, ich muss desertieren. Waffen. Zu schießen steht ihr frei. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Ja, in dem letzten Beitrag hörtet ihr Lieder von Microphone Mafia, die zusammen mit Esther Bescherano aufgenommen wurden. Genau. Und danach noch Bella Ciao in der Originalversion. Jetzt habe ich mich ein bisschen erholt von meinem Filmbubbeln. Ich hoffe, es war jetzt nicht auch nochmal zu viel Text mit weniger Liedern drin. Jetzt möchte ich nochmal auf die deutsche Gedenkkultur zu sprechen kommen, beziehungsweise ich will nicht so sprechen, aber ich habe ja auch vorhin schon in meinem Beitrag, in meinem Gebabbel so ein bisschen Kritik an der deutschen Gedenkkultur herausblicken lassen. Jetzt mache ich es mir aber einfach. Und während meiner Recherche zu dem Thema habe ich einen Beitrag gefunden von Radio Korax, und zwar vom 27.06.2019. Und zwar wird da Jan Singer interviewt, der für die AG Antifa Vorträge organisiert hat, zum Beispiel unter dem Titel German Gedenken Revisited. Genau, aber ich will da auch gar nicht so viel schon vorwegnehmen, um was es da geht. Hört es euch einfach an. Marie-Sophie Hingst, promovierte Historikerin, schrieb lange Jahre einen Blog, in dem sie unter anderem viel über die NS-Verfolgung ihrer jüdischen Familie publizierte. Jetzt kam vor einigen Wochen durch Recherchen heraus, dass es alles erlogen. Auch die von Hingst an Yad Vashem übermittelten Personen existierten größtenteils nicht oder sie wurden nicht als jüdisch verfolgt. Marie-Sophie Hingst hat sich also eine NS-Verfolgung ihrer Familie als jüdisch komplett ausgedacht. Interessanterweise gibt es einen vergleichbaren Fall in Halle, auch in der Zeit der DDR, wo die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle, Karin Mühlius, in den 80er Jahren abgesetzt wurde, weil auch ihre Geschichte von einer Verfolgung der Eltern völlig fingiert und erlogen war. Das führt uns zu dem Thema, zu dem heute Jan Singer in Halle einen Vortrag hält unter dem Titel German Gedenken Revisited. Und wir wollen zunächst gemeinsam auf diese aktuelle Meldung zu der Bloggerin Marie-Sophie Hingst gehen. Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Man fragt sich ja, wie kommt man auf sowas? Also Marie-Sophie Hingst hat das ja über Jahre betrieben, hat tatsächlich ihre Angehörigen gefälscht, ganze Familiengeschichte gefälscht, hat sich da diese Großmutter zurechtgelegt, die so die perfekte, weise, alte Dame in ihrem Leben war und ihr alles beigebracht hat und gleichzeitig diese schreckliche Verfolgungsgeschichte hatte in den Vernichtungslagern, denen sie nur knapp entronnen sei. Und sie war auch unglaublich aggressiv gleichzeitig gegenüber Leuten, die ihre Version kritisiert haben. Ne? Immer diese Richtung, wie kommst du dazu, wie kommen sie dazu, meine Identität anzugreifen, ich bin hier Opfer. Was erlaubst du Deutscher dir, mich als Opfer anzugreifen? Dabei war sie ja selber eine Deutsche und hatte diese ganze Verfolgungsgeschichte gar nicht. Und man ist ja schon fast ein bisschen versucht, das psychopathologisch zu erklären, als einfach ein Fall von Wahnsinn. Aber ich glaube, das greift zu kurz. Es gibt für dieses Phänomen ja sogar einen Namen, das heißt Wilkomirski-Syndrom. Und Wilkomirski ist ein Schriftsteller, der sich auch eine Kindheit zurecht fantasiert hat. Als litauischer Jude habe er in Auschwitz gesessen. In Wahrheit ist er aber Schweizer und heißt Bruno Dössiger und hat mit dem Judentum gar nichts zu tun, wurde also auch nicht verfolgt. Und der hat ein Buch darüber geschrieben, war wahnsinnig erfolgreich und das ist dann analysiert worden, dieser Fall, und daher kommt dieser Name Wilkomirski-Syndrom. Und das läuft im Prinzip auf die Quintessenz hinaus, er habe unter der Sehnsucht gelitten, Opfer zu sein. Und das hängt, glaube ich, mit einer Gedenkpolitik zusammen, wie sie sich in den letzten 20, 30 Jahren herausgebildet hat, die eben sehr auf die Identifikation mit den Opfern setzt und weniger versucht, kritische Erkenntnis über diese Ereignisse damals zu vermitteln, als Einfühlung in das Geschehen und Einfühlung in die Opfer. Und wenn man das so betrachtet, dann ist dieses Wilkomirski-Syndrom, ist das, was Marie-Sophie Hingst gemacht hat, eigentlich nur sozusagen die Übertreibung eines gewünschten Vorgangs, der dann irgendwann den Punkt erreicht, wo er ins Wahnhafte kippt. Mit dem Fokus auf eine deutsche Gedenkpolitik, die sich auf die Opferperspektive konzentriert und die dann eben auch oft fälschlicherweise sich aneignet, sind wir schon bei diesem Überblickstitel, den du auch deinen Vortrag gegeben hast, German Gedenken. Und du hast schon mal einen Vortrag zu dem gleichen Thema gehalten. Jetzt heißt das Ganze aber German Gedenken Revisited. Wieso war es dir denn wichtig, quasi jetzt da nochmal eine Relektüre vorzunehmen? Weil ich glaube, dass sich da in den letzten Jahren einiges verändert hat. Also dieses German-Gedenken bezog sich auf eine Form von Gedenkpolitik, die sich so ab der berühmten Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker von 1985 entwickelt hat. Also die berühmte Rede, der 8. Mai war der Tag der Befreiung, wo im Prinzip ein erstes Identifikationsangebot der Deutschen mit den Opfern gemacht wurde und gleichzeitig ein Identitätsangebot für die deutsche Nation als die Nation, die Auschwitz zwar begangen hat, aber auch daraus gelernt hat. Das heißt, man konnte nicht mehr trotz Auschwitz stolz auf Deutschland sein. Und dann haben die Deutschen gelernt, wegen Auschwitz stolz auf Deutschland zu sein. Und zwar auf ihre Gedenkpolitik. Und mit dieser Gedenkpolitik wurde dann ab den rot-grünen Jahren, also ungefähr ab Ende der 90er Jahre, tatsächlich Politik gemacht. Also darauf wurde Außenpolitik aufgebaut. Josef Fischer hat damit begründet, man müsse den Krieg im Kosovo führen, weil er gelernt hat, Auschwitz gelte es zu verhindern. Gleichzeitig wurde gesagt, man dürfe den Krieg im Irak nicht mitmachen, weil Deutschland gelernt habe, ein neuer Krieg müsse verhindert werden. Immer wurde sich dabei auf die Lehren aus unserer Geschichte bezogen. Das Ganze wurde zu einem Kern der deutschen Politik und des deutschen Selbstbewusstseins. Und ich habe aber den Eindruck, das ändert sich in den letzten Jahren. Dieser Konsens, der damals entstanden ist, der löst sich deshalb aus. Und deshalb versuche ich jetzt, das Ganze nochmal ein bisschen neu anzuschauen. Wenn wir erst einmal bei dem sind, was du ab den 80er Jahren identifizierst als was Identitätsstiftendem, in welchen Formen siehst du das denn noch realisiert, außer dass es quasi auch genutzt wird als eine Legitimation deutscher Außenpolitik, in welchen Formen von Erinnerungspraxis? Ja, also das ist natürlich schwierig auseinanderzuhalten. Also selbstverständlich sind KZ-Gedenkstätten eine ganz wichtige Sache. Aber ich habe den Eindruck, dass es in diesen Gedenkstätten immer weniger um die tatsächlichen Ereignisse geht, derer gedacht wird und seltsamerweise auch um die Opfer, derer gedacht wird, als darum, dass die Deutschen dort eine Selbstvergewisserung finden. Also ich meine, man hat sich in Deutschland eben das Brandenburger Tor, das Holocaust-Mahnmal gesetzt. Also ein riesiges Symbol der Gedenkpraxis mitten in die Hauptstadt gestellt, um daraus Identität zu ziehen. Um die Opfer geht es, also um die realen Opfer, das ist da weniger, eher um die Vorstellung von Opfertum. Du hast schon die Rede von Richard von Weizsäcker angesprochen und damit sind wir in den 80er Jahren, in denen auch der Historikerstreit ganz aktuell ist. Wenn man die 80er Jahre von einer anderen Seite betrachtet, dann ist das in der Geschichtsschreibung auch immer die Zeit, in der viele kleine einzelne Initiativen entstehen in ganz Deutschland, die nach den Verbrechen, nach den NS-Verbrechen vor Ort fragen und die quasi auch so ein bisschen die Grundlage sind der heutigen institutionellen Gedenkstätten, die aber vielleicht gar nicht in diese institutionellen Gedenkstätten hätten münden müssen, dass das Ganze quasi irgendwie ja auch eine staatstragendere Funktion bekommt. Beziehst du das auch mit ein, diesen Prozess, oder wie würdest du quasi auch diese kleinen Gedenkinitiativen in den 70er, 80er Jahren sowohl in DDR als auch in der BRD beschreiben? Von der DDR fehlt mir leider, muss ich sagen, so ein bisschen die Erfahrung mit. In der Bundesrepublik waren das ja zunächst diese Geschichtswerkstätten, die tatsächlich eine ganz wichtige Arbeit geleistet haben, gerade auch vor dem Hintergrund dieses Historikerstreits. Also zum Hintergrund Historikerstreit, das war eine Auseinandersetzung zwischen dem Historiker Ernst Nolte und letztlich dann vor allen Dingen Jürgen Habermas. Und Ernst Nolte hatte damals die These aufgestellt, dass die Judenvernichtung eigentlich eine Reaktion auf die Politik der Sowjetunion war. Also ein letztes Mal der Versuch einer großen Entschuldungsgeschichte. So, das ist dann sozusagen auf der großen Ebene der Politik und der öffentlichen Auseinandersetzung angegangen worden. Und natürlich war da diese Basis der Geschichtswerkstätten, die inzwischen entstanden waren und die Aufklärungsarbeit geleistet haben, ganz entscheidend. Aber du hast ja schon angesprochen, dass sich daraus dann am Ende sicherlich gegen die Intention der daran beteiligten Leute so ein staatstragendes Weltbild entwickelt hat. Und dass tatsächlich dieses wir arbeiten auf, wir klären auf, wir kümmern uns um unsere Verbrechen, so eine Art Stolz auf die Aufarbeitung entwickelt hat, der dann letztlich eher zur Identitätsbildung der deutschen Nation beigetragen hat, als zur kritischen Reflexion auf der höheren Ebene. Welche Rolle spielt denn 89-90 beziehungsweise überhaupt die deutsche Teilung auch für ein deutsches Gedenken, in dem es, wie du sagst, eigentlich um die Deutschen selbst geht? Was 89 für eine Rolle spielt, auch bei der Gedenkstättenarbeit, ist dann natürlich nochmal ein harter Einschnitt. Das spielt dann auch bei diesem Revisited-Moment von German Gedenken eine Rolle. In dem Sinne, dass die Opferperspektive sozusagen aufgemacht wird. Also dass es eben immer weniger um jüdische Opfer der Vernichtung geht, sondern um Opfer allgemein. Und wo dann letztlich Nazis, die in sowjetischen Gefangenenlagern eingesessen haben, sicherlich unter fürchterlichen Zuständen, das ist gar keine Frage, aber gleichgesetzt werden mit den KZ-Häftlingen vorher. Da gibt es ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten Bestrebungen, dass diese, also nehmen wir Buchenwald, nehmen wir Sachsenhausen, dass die sowjetische Lagergeschichte, die nach der NS-Lagergeschichte kam, gleichwertig oder sogar vordringlich in diesen Gedenkstätten repräsentiert werden soll. Und das halte ich auch für eine fatale Entwicklung. Und es passt vielleicht auch wieder zu deiner These, wenn Deutsche gedenken, geht es ihnen immer um sich selbst. Was müsste man dem denn entgegensetzen an Stacheln, an vielleicht auch Verunsicherungen in einer Gedenkarbeit? Ja, das ist schwierig. Also es gibt die These des kritischen Soziologen Detlef Clausen, der spricht von dem kulturindustriellen Artefakt Holocaust. Das ist ja eine Wahrnehmung der Judenvernichtung, die nichts mehr mit den eigentlichen unbegreiflichen Vorgängen zu tun hat, die sich eben einer Annahme sperren, die man nicht zu fassen bekommt, ersetzt durch den Holocaust, wie er sich in Fernsehserien zeigt. Und das hat sich ja eingeschliffen. Also die Bilder zum Beispiel von Schindlers Liste sind ja mittlerweile so ikonisch geworden, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt ein Bild aus Auschwitz, was ist ein Bild von Schindlers Liste. Ja? Man sieht die Bilder aus Schindlers Liste und hält sie für real. So, das gleiche gilt für die Histotainment-Dokumentation von Guido Knopp. So, die haben die Wahrnehmung, gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung von Auschwitz derart verändert. Und das Ganze ist derart sozusagen eingepreist im deutschen Bewusstsein, dass es ganz schwierig ist, da noch einen Stachel gegenzusetzen. Also der Schrecken, den das Ganze ausgelöst hat, der scheint mir einfach weg zu sein. So. Deshalb wirkt diese Gedenkpraxis, wie sie heute praktiziert wird, gerade auf staatsoffizieller Ebene, sagen wir mal zum 8. Mai Gedenkstunde im Brandenburgischen Landtag, habe ich eine Sendung drüber gesehen. Der Saal war halt leer, die meisten Leute sind gar nicht mehr gekommen, die da eingeladen waren. Das wirkt unheimlich leer und unglaublich routiniert und eben ohne Stachel. Ne? Also man trägt Trauer und Entsetzen nur noch vor sich her und empfindet es aber eigentlich nicht mehr. So, was zu vermitteln wäre eben die kritische Distanz von Theodor W. Adorno, dem Sozialphilosophen aus Frankfurt aus den 60er Jahren, gibt es den Satz, Hitler hat den Deutschen den kategorischen Imperativ aufgezwungen, alles zu tun, was Auschwitz sich nicht wiederhole. So. Das ist eine Aufgabe, die mit Reflexion und mit Nachdenken zu erreichen ist und nicht mit Betroffenheit und auch mit Kritik an gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das Bewusstsein, dass Auschwitz nicht das ist, was man sich als Holocaust im Fernsehen präsentieren lässt. Also das wäre vielleicht der Ansatz, mit dem man das versuchen müsste. Wenn wir jetzt als abschließende Frage nochmal darauf blicken, dass das, was du gerade gesagt hast über deutsches Gedenken, das quasi auch eine Problematik aufweist und kritikwürdig ist, dass das wiederum ganz stark angegriffen wird eigentlich von zum Beispiel Alexander Gauland, AfD-Politiker, der sich zu Wort meldet und die NS-Vergangenheit als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet. Inwiefern beziehst du denn diese aktuellen rechten Aussprüche dann mit ein in deine Behandlung des deutschen Gedenkens? Das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung, die einerseits auf der Ebene Gauland-Höcke, ne, Mahnmal der Schande, Vogelschiss der deutschen Geschichte, auf der politischen Ebene stattfindet. Aber wenn man mit Leuten, die Gedenkstättenarbeit machen, spricht, dann kommt sowas auch ganz häufig in den Gedenkstätten sozusagen an der Basis vor, dass in Frage gestellt wird, was da passiert ist, dass gefragt wird, ob die sowjetischen Verbrechen nicht viel schlimmer waren. Und also das zeigt, dass dieser Konsens, der in den Nullerjahren und auch Anfang der Zehnerjahre noch zu bestehen schien, inzwischen so ein bisschen ins Rutschen gekommen ist. Und dass im Prinzip eine alte Position aus den 60er Jahren zurückkommt. Also in den 60er Jahren in der Bundesrepublik gab es die Formel von den 12 dunklen Jahren unserer Geschichte. So, das ist im Prinzip 1:1 der Vogelschiss von heute. So, und das kommt jetzt wieder zurück, aber eben nicht mehr im Gewand einer ehrenwerten konservativen Position, sondern in so einem widerständigen Gewand gegen das Gedenken überhaupt. Und ja, da versuche ich so ein bisschen Entwicklungslinien zu entwerfen, wohin sich das entwickeln könnte und woher das kommt. Aber also ganz fertig kann man dann natürlich nicht mit sein, weil das ist ja eine Entwicklung, die gerade erst beginnt. Deutschland! Wir haben euch was mitgebracht. Bass, Bass, Bass. Wir haben euch was mitgebracht. Bass, Bass, Bass. Wir haben euch was mitgebracht. Bass, Bass, Bass. Wir haben euch was mitgebracht. Bass, Bass, Bass. Wir haben euch was mitgebracht. Bass, Bass, Bass. Wir haben euch was mitgebracht. Bass, Bass, Bass. Wir haben euch was mitgebracht. Bass, Bass, Bass. Wir haben euch was mitgebracht. Bass, Bass, Bass. Wer wird denn rumstehen? Wir wollen euch tanzen sehen. Die Arme in die Höhe und die Hüfte kreisen. Wer wird denn rumstehen? Wir wollen euch tanzen sehen. Und dann laut rumschreien oder gehört ihr zu den Leisen? Wer wird denn rumstehen? Wir wollen euch tanzen sehen. Beats für die Beine und der Message für den Verstand. Wer wird denn rumstehen? Wir wollen euch tanzen sehen. Heute heißt die Devise Raven gegen Deutschland. Raven gegen Deutschland. Raven gegen Deutschland. Was mitgebracht, Bass, Bass, Bass. Wir haben euch was mitgebracht, Bass, Bass, Bass. Wir haben euch was mitgebracht, Bass, Bass, Bass. Wir haben euch was mitgebracht, Bass, Bass, Bass. Raven gegen Deutschland. Im letzten Beitrag hörten wir ja, wie das nie wieder in der deutschen Politik genutzt wird, Kriege und Militarisierung zu rechtfertigen. So ist es auch heute in Zeiten des Ukraine-Kriegs. Vorweg, ich will mir jetzt nicht anmaßen, das heutige Russland mit Nazi-Deutschland oder sonst was zu vergleichen, aber das nur mal erwähnt. Natürlich haben die Menschen in der Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung. Das wird leider in großen Teilen der Linken ignoriert, die im Namen des Antimilitarismus und Pazifismus die Unterwerfung der Ukraine fordern. Auf der anderen Seite große Teile der deutschen Bevölkerung und der Großteil der politischen Parteien, die nun die Militarisierung in Deutschland vorantreiben wollen. Zwei Punkte möchte ich dazu anbringen. Erstens, die Militarisierung Deutschlands hilft den UkrainerInnen erstmal überhaupt nicht. Auf der anderen Seite sind Waffenlieferungen immer gefährlich, zum Beispiel wenn sie dem faschistischen Azov-Regiment in die Hände fallen. Haben ihre politischen Gegner im Falle des Rückzugs Russland wohl auch kein ruhiges Leben mehr. Also haben sie jetzt auch nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Jetzt stellt ihr euch natürlich wahrscheinlich die Frage, was hat das jetzt mit dem 8. Mai zu tun? Auf der einen Seite meinte ich ja am Anfang der Sendung, dass Nazi-Deutschland jetzt nicht von alleine untergegangen wäre, sondern besiegt werden musste. Genauso stellt sich halt heute auch, oder kann man diskutieren, ob es nicht sinnvoller ist, irgendwie Russland zu besiegen, wie das sich die Ukrainerinnen einfach so ergeben. Auch wenn der Krieg natürlich dann länger dauern würde und Krieg ist halt immer scheiße und fordert einen Haufen Opfer. Um jetzt irgendwie den Schwung zu kriegen, solche Diskussionen fand ich ganz interessant. Gab es schon im Vorfeld des oder halt während des Ersten Weltkriegs in der anarchistischen Bewegung. Darauf wurde ich aufmerksam, als ich in alten Chats irgendwie Diskussionen zum 8. Mai durchforstet habe. Und dort fand ich das Manifest der 16, was ich ganz spannend fand. Wie gesagt, ging es da um Ersten Weltkrieg, auch nicht um Zweiten Weltkrieg oder Ukraine-Krieg oder sonst was. Nee, aber ich finde, es die Diskussion, die dieser Text ausgelöst hat, der ist auch ganz stark auf Kritik gestoßen. Zum Beispiel Emma Goldman und Rudolf Rocker haben sich da sehr dagegen ausgesprochen. Genau. Aber ich werde jetzt einfach nur mal kurz von Wikipedia zitieren, damit ihr wisst, um was es dort geht. Zitat: Die ursprüngliche Erklärung war 10 Abschnitte lang und umfasste philosophische und ideologische Standpunkte, die auf den Ansichten von Peter Kropotkin beruhten. Die Abhandlung beginnt mit der Feststellung, dass die Anarchisten korrekt gehandelt hätten, indem sie bereits vom Beginn weg Widerstand gegen den Krieg leisteten und dass die Autoren den von einer internationalen Konferenz europäischer Arbeiter erzwungenen Frieden bevorzugen würden. Weiter wird vorgebracht, dass die deutschen Arbeiter höchstwahrscheinlich ebenfalls ein Ende des Krieges befürworten würden und führen dazu einige Gründe auf, weshalb ein Waffenstillstand im besten Interesse der deutschen Arbeiter wäre. Als Gründe nannten sie, dass die Bürger nach 20 Monaten Krieg verstehen würden, dass sie über das Wesen des Krieges getäuscht wurden und keinen Verteidigungskrieg führten. Dass sie erkennen würden, dass der deutsche Staat sich bereits länger auf einen solchen Konflikt vorbereitet hatte und deshalb unausweichlich Unrecht tat. Dass das Deutsche Reich logistisch nicht die okkupierten Territorien versorgen könnte und dass die Personen in den besetzten Gebieten wählen könnten, ob sie angegliedert werden wollten. Jetzt Zitat aus dem Manifest der 16 von 28. Februar 1916. Tief in unserem Gewissen fühlen wir, dass der deutsche Angriff nicht nur eine Bedrohung für unsere Emanzipationshoffnung darstellt, sondern auch eine Bedrohung für die ganze menschliche Evolution. Darum stellten wir Anarchisten, wir Antimilitaristen, wir Gegner des Krieges, wir leidenschaftliche Kämpfer für den Frieden und die Brüderlichkeit unter den Menschen uns auf die Seite des Widerstands und glauben, dass wir uns nicht absondern dürfen vom Schicksal der Bevölkerung. Zitat wieder Wikipedia, die das Zitat zitiert hat. In mehreren Abschnitten beschreiben die Autoren mögliche Bedingungen für einen Waffenstillstand und weisen dabei die Vorstellung zurück, das Deutsche Reich könne die Bedingungen des Friedens diktieren. Darüber hinaus bestehen die Autoren darauf, dass die deutsche Bevölkerung teilweise die Verantwortung übernehmen muss, weil sie nicht gegen den Kriegseintritt der deutschen Regierung Widerstand geleistet hatte. Die Autoren sehen aber einen unverzüglichen Aufruf zu Friedensverhandlungen als nicht vorteilhaft an, weil der deutsche Staat die Bedingungen durch seine militärische und diplomatische Stärke diktieren könnte. Stattdessen proklamiert das Manifest, dass der Krieg weitergeführt werden muss, bis der deutsche Staat seine militärische Stärke und darüber hinaus auch seine Verhandlungsmacht verloren hat. Die Autoren verkünden zudem, dass infolge ihrer regierungsfeindlichen, antimilitaristischen und internationalistischen Philosophie die Kriegsunterstützung ein Akt des Widerstands gegen das Deutsche Reich bedeutet. Das Manifest schließt damit, dass der Sieg über Deutschland und der Sturz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und anderer Regierungsparteien im Deutschen Reich die anarchistischen Ziele der Emanzipation Europas und des deutschen Volkes befördern würde und dass die Autoren dazu bereit sind, mit den Deutschen zur Annäherung an diesen Zielen zusammenzuarbeiten. Ja, harter Tobak auf jeden Fall, also es ist schwierig, gerade weil man da traditionell ja sehr antimilitaristisch geprägt ist, bis, ja. Aber ich fand es ganz interessant, dass es solche Diskussionen, die es jetzt vielleicht auch aktuell gibt und auch im Rahmen so vom Zweiten Weltkrieg vielleicht gab oder im Nachhinein zur Kapitulation Nazi-Deutschlands, fand ich das einfach interessant und wenn ihr das Manifest der 16 komplett auf Deutsch übersetzt lesen wollt, findet ihr das bei der Anarchistischen Bibliothek. Ich schau mal ganz kurz.

Und soviel ich weiß, soll es danach einfach eine Theke im Café geben. Also schaut vorbei, wenn ihr euch über das Programm informieren wollt. Schaut unter cafenoir.noblogs.org nach oder auf der entsprechenden Facebook-Seite. Jetzt spielen wir nochmal Musik und ich verabschiede mich mit einer Aufnahme vom Buchenwaldspur, der, ich glaube, am 8. Mai 2020 bei einer Aktion auf dem Marktplatz vorgetragen wurde. Also, bis zum nächsten Mal, schaltet nächsten Monat wieder ein, den zweiten Sonntag im Monat von 18 bis 20 Uhr. Ohne jede Diskussion. Es gibt für braune Scheiße keine Legitimation. Rechts ist keine Meinung, sondern hirnlos dummer Müll. Keinen Fußball den Faschisten, scheißegal wie laut sie brüllen. Keine Toleranz für Nazis, keine Akzeptanz für Hass. Für Verharmlosung im Alltag und Beschönigung kein Platz. Faschos gegenüber treten jeden Tag und überall. Immer wieder Zeichen setzen gegen rechts. Auf jeden Fall, ich bin ganz klar gegen Nazis. Und ich beziehe Position. Ich sage weg mit brauner Scheiße, ganz ohne jede Diskussion. Wow. Keinen Platz für Nationalstolz, Schopenhauer schrieb wie's ist. Herkunft ist gar keine Leistung, darauf stolz zu sein ist Mist. Keinen Bock auf Patriotismus, scheiß auf Fahnenwedelei. Scheiß auf Farben oder Hymnen oder auf Deutschtümelei. Keinen Platz für Rechtsextreme und für braune Theorie. Keinen Raum für Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit geht nie. Darum ganz klar gegen Nazis im alltäglichen Geschwätz. Auf der Straße, in der S-Bahn, in der Kneipe und im Netz. Ich bin ganz klar gegen Nazis und ich beziehe Position. Ich sage weg mit brauner Scheiße, ganz ohne jede Diskussion, niemals. Überall und zweifelsfrei. Keinen Bock auf dumme Witze, denn hier ist der Spaß vorbei. Und ganz klar gegen Chauvinismus, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen brolligen Sexismus und Voreingenommenheit. Ganz klar gegen schwulen Hass und gegen Homophobie. Jeder Mensch liebt, wen er lieben will, egal ob bin ob sie. Und gegen Scheißgleichmacherei von Antifa und Rechtsextrem. Wer den Unterschied nicht spürt, hat ein Intelligenzproblem. Ich bin ganz klar. Lasst uns nun gemeinsam einerseits im Gedenken an all die Opfer des Nazi-Regimes und andererseits mit dem Blick auf heute in einer Gesellschaft, in der ausgrenzende Weltbilder immer noch Politik und gesellschaftliches Handeln prägen, den Buchenwaldspur sprechen, der nicht an seiner Bedeutung verloren hat. Vielmehr ist das gemeinsame Einstehen und Weiterkämpfen für eine Welt ohne ausgrenzende Weltbilder das Gebot nicht nur der Stunde, sondern dieser Zeit. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Nie, nie, nie wieder Deutschland! Nie, nie, nie wieder Deutschland! Ja, die auch also, das nicht. Das sind diese kleinen Zettelchen. Wir haben so ein bisschen, die Zeilen sollen immer, am Ende der Zeile ist immer so eine Art Gedankenpause. Also, dass wir schon schön alles dann langsam. Franzosen, Polen, Tschechen, Slowaken und Deutsche. Spanier, Italiener und Österreicher. Belgier und Holländer. Engländer, Luxemburger, Rumänen, Jugoslawen und Ungarn kämpfen gemeinsam gegen die SS, gegen die narzisstischen Verbrechen für unsere eigene Befreiung. Uns beseelte eine Idee. Unsere Sache ist gerecht. Der Sieg muss unser sein. Wir müssen die gleichen, harten, erbarmungslosen, opferreichen Kampf. Und dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Noch wehen Hitlerfahnen, noch leben die Mörder unserer Kameraden, noch laufen unsere sadistischen Partner frei herum. Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appellblatt an dieser Stätte des faschistischen Grauens. Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor dem Richter der Völker steht. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen schuldig. Zum Zeichen eurer Bereitschaft für diesen Kampf erhebt die Hand zum Spur und sprecht ihr nach. Wir schwören. Dankeschön.